is eyes. The earth is the universe's eyes. And you set off a piece but got nuclear war and bashed in the eyes of them all. Oh, I used to smother his pain, and he lifted me by the hair. Oh, I used to smother his pain, he was dragging me down the stairs and leaving no traces the eye can see. The night has a thousand. Das war Musik aus Norwegen mit der Band High as a Kite. Das Ganze zusammengeschrieben in einem einzigen Wort. Das Quintett veröffentlicht im August ihr neuestes Album. Silent Treatment wird es heißen und daraus eben schon mal der Track Leaving No Traces. Ich habe noch Musik hier beim Sunday Service in der letzten Stunde für euch von Niobe. Es gibt was von Eugene McGuinness, Sebastian Tellier ist dabei, Arch Garrison, eine Band aus Südengland und auch Elektronisches mit The Acid, aber erstmal Musik aus der, ja, wie soll man sagen, Nashville-Ecke mit den Wild Ponies. Das sind die beiden Eheleute Doug und Talisha Williams. Die haben jahrelang als Akustikduo, als Folkduo sozusagen durch die Läden sind sie getingelt und veröffentlichen jetzt als Wild Ponies ihr Debütalbum. Things That Used to Shine heißt es. Hier kommt ihr Track Make You Mine. Friends, I just want you pulled against me. don't even leave a number. I don't even need to know. Just leave me to my slumber. Das waren die Wild Ponies mit Make You Mine. Das Ganze vom Album Things That Used to Shine. Debütalbum für die Band aus Nashville, Tennessee. Noch Debütalbum für ein neues Plattenlabel, welches da heißt Continental Rose Records. Ein Zusammenschluss einmal aus der holländischen Firma Continental Record Services und dann die aus der Stuttgarter Nähe stammenden Blue Rose Records. Die beiden haben sich zusammengetan, um zusammen Musik rauszubringen. Im Fahrwasser dieses Amerikaner-Krams, wo ja auch bei Blue Rose ganz, ganz viele Sachen rauskommen. Jetzt Unterstützung aus Holland sozusagen und die Wild Ponies machen den Anfang. Die machen sie schon mal ziemlich gut, wie ich finde. Sébastien Tellier kommt aus Paris und hat seinem neuesten Album allerdings einen portugiesischen Titel gegeben, L'Aventura. Also Abenteuer heißt das Ganze dann. Und seine Reise geht in den Dschungel, in die Kindheit und mit der Sonne hat es irgendwie zu tun. Hier kommt Sans les rayons du soleil, Sébastien Tellier. Oh. Sébastien Tellier reist auf den Strahlen der Sonne. Sous les rayons du soleil, der Track von seinem neuesten Album L'Aventura. Der Pariser, diesmal sehr orchestral arrangiert, aber klingt ansonsten natürlich wie immer typisch nach Sébastien Tellier. Bei dem Bandnamen The Acid denkt man unweigerlich natürlich an Acid-Musik. Ihr Debütalbum Liminal klingt zwar durchaus elektronisch, statt Acid-Sounds sind hier aber eher tiefe Bässe und soulige Stimmen tonangebend. Hier kommen The Acid mit dem Track Creeper. Breathing salt. I wanna know you like you gotta go. I wanna touch you in a painted stall. I wanna love you like a creeper knows. Tiefe Bässe, die man eigentlich richtig, richtig laut hören muss und wahrscheinlich wird es auch im Club funktionieren. Das waren The Acid mit ihrem Track Creeper vom Album Liminal. The Acid sind drei Herren, zum einen mal Adam Freeland, der kommt aus England, bekannt auch als Produzent von diversen Elektro-Hits. Dann noch dabei Steve Nalepa, der kommt aus Kalifornien und ist so mehr der Knöpfchendreher und Ableton-Spezialist. Und aus Australien kommt Rye X als Sänger, Produzent. Und die drei sind The Acid, haben schon mal eine EP hier und da veröffentlicht im Vorfeld. Und jetzt, wie gesagt, ihr Debütalbum, ziemlich atemberaubend, der Sound da drauf. Soulige Stimmen gibt es ja hier und da immer wieder mal zu hören in letzter Zeit, aber hier mit diesem Bassgewitter obendrauf gelegt. Das ist schon ein ziemlicher Hammer. Hier kommt noch ein Track von The Acid, der heißt Fame. Musik Der Track fängt so ganz langsam und minimalistisch an und blüht dann wirklich auf in so einem ja, großartigen Pop-Kontext. Das war schon ziemlich gut gemacht. Der Track Fame von The Acid von ihrem Debütalbum Liminal mit vielen richtig guten Tracks drauf. Wer also auf ja, soulige Vocals steht und auf tiefe Bassläufe, der ist auf jeden Fall goldrichtig. Niobis, eine Künstlerin aus Köln, die eigentlich Yvonne Cornelius heißt und auch schon seit 2001 ihre Platten veröffentlicht. Die ersten damals kamen bei Tomlab raus, wo ich mich wirklich frage, was aus Tomlab eigentlich geworden ist. Hier gab es fast jede Woche, jahrelang, mindestens ein Track von diesem Label, was hier gespielt wurde beim Sunday Service, aber irgendwie scheinen da so ein bisschen die Schotten dicht zu sein. Egal, Niobe hat trotzdem ein neues Album, das heißt Child of Paradise und wir hören mal rein in den Track La Toile. That I'm in. Natürlich immer noch der Sunday Service und wir kommen zu unserem Album der Woche im Sommerloch. Zurzeit kommen nicht wirklich viele neue, tolle, spannende Platten raus, von The Acid vielleicht mal abgesehen diese Woche, ansonsten ein paar neue, tolle Singles, aber das war's dann auch. Deshalb die Chance, nochmal ein bisschen zurückzugehen und auf Platten zu verweisen, die im letzten Jahr rausgekommen sind, die ich auch gerade erst vor kurzem entdeckt habe, zum Beispiel von dem großartigen Kevin Morby und seinem Album Harlem River. Kevin Morby ist Musiker aus den USA, USA, hat eine Zeit lang in New York gelebt und dort mitgemischt. Bei vielen Bands, zum Beispiel bei den Woods, da spielt er den Bass, dann noch bei The Babies, einer Band, wo er Gitarre gespielt hat, gesungen hat und auch der Songwriter ist. Jetzt haben sich The Babies eine Auszeit genommen, vor allen Dingen wahrscheinlich auch, weil Kevin Morby seine Solo-Karriere ein bisschen anheizen möchte. Und er hat veröffentlicht irgendwann letztes Jahr im November, Dezember mit Harlem River sein Debütalbum. Da klingt er ganz anders als auf seinen bisherigen Bandprojekten. Ich meine, Woods sind ein bisschen 60s-lastig. The Babies machen ziemlich genialen Powerpop mit großen Gesangsharmonien und schnellen Gitarren. Und auf seinem Soloalbum Harlem River klingt er eigentlich eher nach klassischem, ruhigem Singer-Songwriting. Der Song gerade eben, Miles, Miles, Miles, hat mich sehr an die frühen Go-Betweens erinnert. Tolle Hommage, wie ich finde. Beim nächsten Track, Wild Side, der schon mal eine textliche Hommage natürlich an Lou Reed ist, ne? Walk on the Wild Side, da klingt er eher so ein bisschen wie der Lonesome Songwriter wie Simon Joyner zum Beispiel. Hier nochmal ein Track von Kevin Morby. Rips the curtain. Kevin Morby hörten wir mit einem ziemlich fantastischen Song, wie ich finde, Wild Side in Klammern Oh, The Places You'll Go. Das Ganze vom Album Harlem River, Platte der Woche hier beim Sunday Service. Kevin Morby, wie gesagt, ansonsten auch Bassist bei den Woods oder Gitarrist bei The Babies, beides tolle Bands aus New York. Der Stadt, dem Big Apple, hat er gerade den Rücken zugekehrt und ist nach Los Angeles gezogen, hat aber sozusagen dieses Album hinterlassen als große Hommage. Auch auf dem Plattencover steht drauf, this album is dedicated to New York, und dann irgendwie 10-mal ein Love hinterher geschoben. Und wirklich eine tolle Platte. Wie gesagt, erinnert manchmal an Lou Reed, manchmal an Simon Joyner, manchmal an große Pop-Momente wie die Go-Betweens. Egal, was er macht, was Kevin Morby anfasst, sei es mit seinen Bands, sei es jetzt Solo, es hat immer alles Hand und Fuß. Er weiß genau, was er macht, und seine Platten klingen ziemlich zeitlos. Nicht nur sein Solo-Album, sondern auch die mit seinen beiden Bands, wo er dann sonst noch so aktiv ist. Der nächste Track von ihm, Harlem River, der Titeltrack von dem Album von Kevin Morby. Da geht es ziemlich stoisch zu über 9 Minuten lang. Ein Track halt über dem Harlem River. Hier kommt nochmal Kevin Morby. One, two, three, four. Harlem River, talk to me. Tell me what you think about Harlem River. I'm in love, love, love, love. Harlem River, talk to me. Where we headed now? Harlem River, I'm in love, love, love, love. All because of you. In my pearl, in my diamond shoes, I've climbed a cloud, now I've stole the moon. Harlem River, all because of you. Swallow me, put your hands around my neck. In Harlem River I can't breathe, they've got the lights down now. In Harlem River give me wings, put my head up in the clouds. In Harlem River all because, oh, I'm nowhere now. Is it true that in my pearl and my diamond shoes I've climbed a cloud, now I've stole the moon? Harlem River, all because of you. I don't know. don't know just where I'm going, 'cause I've never been. And I don't know just where I'm going or where I've been. Morbi hörten wir Harlem River, der Titeltrack von seinem Debütalbum, Album der Woche hier beim Sunday Service. Und da gibt es auch ein tolles Video zu eben dem gerade gehörten Track. Das ist verlinkt auf der Homepage unter sundayservice.de beim Album der Woche. Guckt euch das gerne mal an, es lohnt sich auf jeden Fall. Hier geht's weiter mit Eugene McGuinness, der Songwriter aus England, hat mit Chroma eine neue Platte veröffentlicht. Wir hören seinen Track Black Stang. Pilgrim, der Titeltrack vom Album von Arch Garrison. Nicht etwa ein Mensch, Arch Garrison, sondern eine Band, die aus Südengland kommt und zwei Herren, Craig Fortnam und James Larcombe, die hier auf diesem Album um die Wette klampfen mit ihren Akustikgitarren und das machen sie sehr, sehr schön. Machen beide auch sonst bei einer Band namens North Sea Radio Orchestra mit und hier sozusagen mit einem zweiten Output, welches mir eigentlich sehr, sehr gut gefällt, muss ich auch sagen. Auch ziemlich zeitlos die Musik, die die beiden hier machen. Das war's mit dem Sunday Service für heute. Euch wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr wollt, nächste Woche seid ihr wieder dabei, hier beim Sunday Service mit neuer Musik zwischen Pop und Elektronik. Zuletzt noch ein Track von Arch Garrison von dem Album I Will Be a Pilgrim, der Track Six Feet Under, yeah.